zur Außenpolitik. Freilich, die Redensart hin und her gerissen trifft auch auf die Europäische Union und ihr Verhältnis zu den Konfliktparteien im Nahen Osten zu. Das Bemühen um Ausgleich zwischen Israelis und Palästinensern ist aller Ehren wert, führte in der Vergangenheit aber auch dazu, sich gelegentlich zwischen allen Stühlen wiederzufinden. Zum Abschluss ihrer Konferenz im spanischen Cáceres haben sich die Außenminister der Europäischen Union an einer Neubestimmung ihrer Nahostpolitik versucht. Gerhard Irmler berichtet. Von einer neuen Nahostinitiative ist die EU noch weit entfernt. Immerhin zeichnet sich ab, in welche Richtung die europäischen Außenminister denken. Die Franzosen sprechen von Wahlen in den palästinensischen Gebieten, denen die Ausrufung eines unabhängigen Staates folgen könnte. Italien wiederum hat es sich für eine internationale Nahostkonferenz stark gemacht unter Einbeziehung Russlands, der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga. Bundesaußenminister Fischer will zunächst die politischen Rahmenbedingungen abklären, schlägt ein Referendum vor, begrüßt den französischen Vorschlag aber im Ansatz. Es ist sicher richtig, dass man über die Frage eines palästinensischen Staates diskutiert, genauso wie über die Sicherheitsinteressen Israels, das Existenzrecht Israels. Dies zusammenzubringen, die Frage der Demokratisierung, daran hängen Wahlen in den palästinensischen Gebieten, ist ein weiterer Gesichtspunkt. Die verschiedenen Vorschläge sollen nun gebündelt und mit den europäischen Partnern weiter besprochen werden. Ich finde es gut, wenn alle politischen Möglichkeiten diskutiert werden. Aber das ist nichts, was jetzt unmittelbar zur Implementierung, also zum Umsetzung ansteht. Der amtierende EU-Ratsvorsitzende und spanische Außenminister Josep Piqué brachte auf den Punkt, worauf man sich in Cáceres geeinigt hat. Die Politik muss im Nahen Osten wieder in den Vordergrund gerückt werden und nicht die Frage, wer ist schuld an welchem Attentat oder Vergeltungsschlag. So kommen wir zu einer Lösung, sagte Piqué, die zwar nicht von hundertprozentiger Sicherheit geprägt ist, aber von hundertprozentigen Anstrengungen. Auch die spanische EU-Ratspräsidentschaft vertritt die Ansicht, es müsse zwei Staaten geben, ein sicheres Israel und ein lebensfähiges demokratisches Palästina. Zwar sind sich die Europäer im Klaren darüber, dass ohne die USA im Nahen Osten nichts geht, doch die EU müsse schon, um die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren, nun stärker aktiv werden. Der Nahe Osten ist Teil unserer Sicherheit. Wir können es uns als direkte regionale Nachbarn gar nicht erlauben, hier untätig daneben zu sitzen, während dort die Situation auf bedrohliche Art und Weise eskaliert. Harsche Kritik an den Vereinigten Staaten übte der französische Außenminister Hubert Védrine. Kann es sein, dass es ein Land gibt, das aufgrund seiner Größe und Stärke die Probleme regelt und die anderen passen sich an? Oder regeln wir die Dinge gemeinsam? Wir sind dafür, es gemeinsam zu tun. Wir haben es mit einer israelischen Regierung zu tun, die nicht auf unserer Linie liegt. Wir haben es auch mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der nicht auf unserer Linie liegt. Wenigstens hat Bush nicht den völligen Bruch mit Arafat vollzogen. Auch Bundesaußenminister Fischer kritisierte die USA in deutlicher Form und forderte die Bush-Administration auf, die sozialen und ökonomischen Ursachen des Nahostproblems nicht zu vernachlässigen. Die Europäische Union auf der Suche nach einer effizienten Nahostpolitik, Gerhard Irmler berichtete. Einen Kommentar zu diesem Thema hören Sie hier im Deutschlandfunk im Anschluss an die Nachrichten um 19.05 Uhr. Abdul Wakil Mutawakil war während des Taliban-Regimes Außenminister Afghanistans. Heute Nacht hat er sich den Sicherheitskräften der neuen Regierung in Kabul gestellt und ist sofort weitergereicht worden an Agenten des US-Geheimdienstes CIA. Natürlich erhoffen sich die Amerikaner Hinweise auf das Versteck des fieberhaft gesuchten früheren starken Mannes am Hindukusch, Mullah Omar, und des Terroristenchefs Osama Bin Laden. Informationen von Christoph Grabenheinrich, Neu-Delhi. Der amerikanische Geheimdienst erhofft sich von ihm wichtige Informationen über den Verbleib weiterer hochrangiger Taliban- und Al-Qaida-Führer. Ob Mutawakil aber Hinweise zur Gefangennahme von Taliban-Führer Mullah Omar oder Al-Qaida-Chef Bin Laden liefern kann, ist fraglich. Zwar galt er lange Zeit als rechte Hand Omars, war sein Vorkoster, Übersetzer und Fahrer, aber Ende vergangenen Jahres kam es zum Zerwürfnis zwischen den beiden. Mutawakil war für eine Auslieferung Bin Ladens an die USA und sprach sich darüber hinaus für Verhandlungen aus. Im Ausland galt er als gemäßigter Taliban. In den letzten Wochen des Taliban-Regimes verschwand er dann völlig von der Bildfläche und setzte sich nach Pakistan ab. Laut Angaben des afghanischen Interimsaußenministers Abdullah lebte er dort seitdem in der Stadt Quetta. Warum sich Mutawakil nun gestellt hat, bleibt unklar. Die Behörden in Kandahar mutmaßen, er habe zuvor mit den USA verhandelt, um bessere Haftbedingungen für sich zu erwirken. Außenminister Abdullah glaubt, die pakistanischen Behörden könnten eine helfende Hand im Spiel gehabt haben. Die bestreiten jedoch bislang überhaupt von Mutawakils Aufenthalt in Pakistan gewusst zu haben. Führer der afghanischen Nordallianz hatten Pakistan immer wieder wegen dessen Unterstützung der Taliban kritisiert. Unzählige Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer waren über die Grenze dorthin geflüchtet. Erst gestern hatten Pakistans Präsident Musharraf und Afghanistans Interimsführer Karzai auf einer gemeinsamen Pressekonferenz betont, die Missverständnisse der Vergangenheit ruhen zu lassen und in Zukunft brüderlich zusammenzuarbeiten. Musharraf hatte zugesagt, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um beim Aufbau Afghanistans mitzuhelfen. Die Zukunft der beiden Nachbarn solle außerdem durch gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Souveränität sowie durch Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten geprägt sein. Karzai hatte seinerseits versprochen, möglichst schnell über das weitere Schicksal der pakistanischen Kriegsgefangenen in Afghanistan zu entscheiden. Allerdings müssten vor einer möglichen Heimkehr die Guten von den Bösen getrennt werden. Zum Sport zunächst eher sorgenvoll. Leo Kirch, der Münchner Medientycoon, laviert am Rande der Pleite und die Fußball-Bundesliga zittert. Nicht nur an der Isar, sondern auch an Rhein und Ruhr. Über eine Krisensitzung in Düsseldorf berichtet Jürgen Hoppe. Diese Krisensitzung in der Düsseldorfer Staatskanzlei über die hochdramatische Situation der Fußball-Bundesliga-Vereine für den drohenden Fall, dass für die Leo-Kirch-Firma Premiere World das baldige Auskommt, war keine Krisensitzung. Jedenfalls nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wolfgang Clement. Wir haben eingeladen zu diesem Gespräch, weil wir uns informieren wollten über die Situation, so wie sie sich nach der öffentlichen Nachrichtenlage darstellt. Wir sind in unserem Gespräch zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt kein Grund ist, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Selbstverständlich sind wir in Kontakt miteinander. Wir setzen darauf, dass die Verträge, die bestehen, auch stabil sind. Verräterisch in diesem Satz die Formulierung Clemens, es sei die Nachrichtenlage besprochen worden, so wie sie sich in der Öffentlichkeit darstelle. Und tatsächlich stellt sie sich in der Öffentlichkeit hochdramatisch dar. Nach der Ankündigung der Londoner Murdoch-Tochter B Sky B bei Premiere World auszusteigen, wäre Leo Kirchs Pay-TV nicht mehr zu halten. Denn Kirch wäre dann laut Vertrag mit Murdoch verpflichtet, bis Oktober für dessen 22% Anteil an Premiere 1,7 Milliarden Euro zu zahlen. Das hieße, die Bundesliga-Vereine müssten spätestens für die nächste Saison, möglicherweise auch schon für die laufende, auf hohe Millionenbeträge verzichten. Für die Saison 2002-03 sind 380 Millionen Euro als Zahlung von Kirch an die Bundesligisten vereinbart. Da nahezu alle Zweitligavereine und auch viele Erstligisten in ihrer Finanzplanung von den Fernsehzahlungen abhängig sind, muss eine Ersatzlösung gefunden werden, falls sich die dramatische Situation bei Kirch bestätigen sollte. Um die Positionen zu klären für diesen Fall, hatten die Bundesligisten sich an Bundeskanzler Schröder gewandt. Der hatte den als fußballbegeistert bekannten Parteifreund Wolfgang Clement gebeten, dies schon an diesem Wochenende zu übernehmen, da er selbst im Ausland ist und die Situation drängt. Um aber nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, durch eine öffentliche Premiere World Nachfolgediskussion an dem Ende von Kirch aktiv mitgewirkt zu haben, sind die Teilnehmer der Krisensitzung über die Sicherung der Liquidität der Fußballligen in Deutschland, so der offizielle Titel, zu dem Ergebnis gekommen, über das Gesagte Stillschweigen zu bewahren. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass für den Fall, dass die Kirchgruppe sich nicht mehr halten wird, erste gemeinsame Schritte vereinbart worden sind. Die Probe aufs Exempel wird es schon in den nächsten Tagen geben, wenn Kirch eine fällige Millionenrate an die Bundesliga zu zahlen hat. Bis dahin aber gilt, was Ligapräsident Werner Hackmann im Anschluss an die Sitzung in der Düsseldorfer Staatskanzlei gesagt hat. Wir sehen übereinstimmend keinen Handlungsbedarf und gehen davon aus, dass die Verträge, die wir haben, auch erfüllt werden werden. Informationen von Jürgen Hoppe aus Düsseldorf. Sport und Wirtschaft gehören natürlich auch in Salt Lake City zusammen wie Schlittschuh und Läufer. Aber mal wieder ist es den Amerikanern bei der Eröffnungszeremonie gelungen, mit Millionen Dollar Aufwand jeden Gedanken an Kommerz zu vertreiben. Impressionen aus dem Rice-Eccles-Stadion von Wolfgang Fichtel. I declare open the games of Salt Lake City, celebrating the Olympic Winter Games. Die Olympischen Winterspiele sind eröffnet. US-Präsident George W. Bush sprach diese Worte. Zum ersten Mal durfte dabei die Gastgeberstadt erwähnt werden, Salt Lake City. Gleich zu Beginn der feierlichen Eröffnung eine lange, beklemmend stille Schweigeminute. Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September. Nur das dumpfe Knattern der über dem Stadion kreisenden Hubschrauber ist zu hören. Eine Ehrengarde, amerikanische Sportler begleitet von Feuerwehrleuten und Polizisten aus New York, trägt die zerschlissene US-Flagge ins Stadion, die aus den Trümmern des World Trade Centers geborgen worden war. Ein nationales Heiligtum inzwischen. Viele Zuschauer haben Tränen in den Augen. Der Mormonen-Tabernakelchor aus Salt Lake City stimmt die Nationalhymne an. Das waren die patriotischen Momente, die sich die Amerikaner gewünscht und bekommen haben nach einigem Hin und Her. Beim Einzug der Hauptdarsteller, der Sportler aller teilnehmenden Nationen dann, gibt es Applaus für alle, für die Deutschen sogar ein bisschen mehr. L'Allemagne. Germany. Die Alpinskiläuferin Hilde Gerg aus Lenggries trägt die deutsche Fahne. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Die Amerikaner laufen als Letzte ein, das Team der Gastgebernation. Auch das hat Tradition. Dann beginnt die große Show. Ein Ritt durch die Geschichte Utahs, von den Ureinwohnern, den Indianern, bis zur Eroberung des Wilden Westens durch die Trecks der weißen Siedler. Der britische Popstar Sting tritt mit Yo-Yo Ma auf, dem weltberühmten Cellisten, und spielt seinen Song Fragile als Symbol für den Frieden. Danach ermahnt IOC-Präsident Jacques Rogge die Athleten, fair zu bleiben und ohne Doping um Medaillen zu kämpfen. A champion is more than a winner. A champion is someone who respects the rules, rejects doping and competes in the spirit of fair play. Der amerikanische Skeletonfahrer Jim Scheer spricht stellvertretend für alle Athleten den Olympischen Eid, indem er genau das verspricht, was Rogge fordert. Kurz vor Ende der Eröffnungsshow wurde das Geheimnis gelüftet, wer das olympische Feuer entzünden darf. Team USA! Es ist der Kapitän der amerikanischen Eishockeymannschaft, die 1980 bei den Olympischen Winterspielen im amerikanischen Lake Placid überraschend Gold gewann, im Finale gegen die Sowjetunion.